Ja, da steht's, auferstanden, ganz einfach. Wollen wir das nochmal üben, mit dem Thomas heute Morgen angefangen ist? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ihr müsstet mal viel weiter in den Osten fahren. Was meint ihr, was da los ist? Da stehen die Leute erstens auf und dann jubeln sie und schreien das richtig heraus. Und dann gibt es auch noch Kirchen, in denen fangen die dann ganz doll an zu lachen und an zu klatschen. Warum? Sie lachen den Teufel aus. Er hat verloren. Der Herr ist auferstanden. Nochmal, Leute, schreit das raus. Das ist ein Jubelschrei. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jawohl, der Bibeltext, der uns heute an diesem Ostermorgen beschäftigen soll, steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. Dort heißt es, ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Die Osterbotschaft ist ganz einfach, selbst Kinder können sie verstehen. Jesus war tot, ist am dritten Tag wieder lebendig geworden. Also ganz einfach. Die Zeugen des Auferstandenen haben es verkündigt und ihre Worte sind bis zum heutigen Tag in der Bibel überliefert. Ganz einfach. Wenn aber Jesus auferstanden ist und nicht zwischendurch wieder verstorben ist, dann lebt er auch noch heute. Das ist auch ganz einfach. Und wenn er Macht über den Tod hat, dann kann er machen, dass der Tod auch über uns nicht das letzte Wort hat. Auch das ist ganz einfach. Kompliziert wird das alles nur, wenn wir uns zu sehr über Einzelheiten den Kopf zergrübeln oder wenn wir unseren Verstand und unsere dürftige Lebenserfahrung zum Maßstab aller Dinge machen. Oder wenn wir kein Vertrauen mehr zu Gottes Wort und der Bibel haben. Wenn wir meinen, das ist alles unzuverlässig, das ist alles Auslegungssache oder vielleicht nur Ansichtssache. Wenn wir solchen Gedanken Raum geben, dann wird die klare, einfache Osterbotschaft unglaubwürdig. Dann machen wir Gottes einfaches Evangelium nicht nur kompliziert, dann machen wir es letztlich für uns selber kaputt. Diese Gefahr bestand auch schon bei den Christen in Korinth. Da gab es einige, die versuchten, die Osterbotschaft umzudeuten. Es waren komplizierte und abgehobene Gedanken und am Ende kam dabei heraus, dass die Toten wohl doch nicht mehr auferstehen werden, Grund genug für den Apostel Paulus, das Thema in seinem Brief aufzunehmen. Ganz lieb fängt dann Paulus an. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium. Also so ganz vorsichtig tastet er sich an dieses Thema ran. Ich erinnere euch aber, liebe Geschwister, an das Evangelium. Ja, genau das brauchen wir auch immer wieder, dass wir an Gottes Botschaft erinnert werden, an das gute, alte, einfache Evangelium. Die Erinnerung an die Siegesbotschaft. Die Erinnerung an die Siegesbotschaft ist wichtig. Deshalb feiern wir als Christen ja auch Ostern jedes Jahr, damit wir immer wieder erinnert werden. Da muss immer mal auf Frühjahrsputz gehalten werden in unseren Köpfen, nicht nur in den Wohnungen. Der Staub des Vergessens, die Spinnenweben der Zweifel, der Dreck ungöttlicher Gedanken muss raus und die alten Farben müssen aufgefrischt werden. Lassen wir uns also erinnern an das Evangelium, an die gute, einfache Osterbotschaft. Sie ist dreimal ganz einfach, nämlich was damals geschah, wie es überliefert wurde, was es für uns heute zu bedenken hat oder zu bedeuten hat. Darüber informiert uns hier der Heilige Geist im 1. Korintherbrief durch Paulus. Erstens, was damals geschah, ist ganz einfach. Ist euch bei der Schriftlesung aus dem Markus-Evangelium aufgefallen, dass es da heißt, da verließen die Frauen das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatten sie gepackt. Wörtlich heißt es dort sogar, sie zitterten und waren außer sich. Es ist Ostern. Und anstatt sich zu freuen, rennt alles weg, bricht Panik aus und die, die da wegrennen, sind genau die Frauen, die am Karfreitag unter dem Kreuz Jesu aushalten. Da halten sie aus. Obwohl Jesus am Kreuz langsam verblutet, erstickt und stirbt. Es wird wohl am Karfreitag, dem Todestag, von den weinenden Frauen berichtet, aber von Zittern und Furcht und Entsetzen und Flucht ist da überhaupt nicht die Rede. Das ganze Leiden Christi mit der ganzen Trauer und mit der Enttäuschung hätten da nicht die Leute wegrennen müssen. Da sind sie dabei geblieben. An dieser Haltung hat sich ja bis heute nichts geändert. Wenn ich an die schweren Unfälle zum Beispiel auf der Autobahn denke, dann versperren die Gaffer sogar noch die Rettungswege und die Zeitung, die uns täglich bildet, hat dann in übergroßen Lettern die grausamen Nachrichten auf der Titelseite. Aber wenn die Verletzten wieder genesen und aus dem Krankenhaus wieder nach Hause gehen, davon schreibt keine Zeitung. Das Entsetzen, das interessiert immer. Aber die gute Botschaft, die ist langweilig, die braucht keiner. Auch Karfreitag verharren die Frauen unter dem Kreuz, nehmen sogar noch den Leichnam Jesu ab und bestatten ihn und gehen dann nach Hause. Da ist die Hoffnung eines ganzen Volkes gestorben, da haben Menschen ihre ganze Existenz auf jemanden gesetzt, der dann wie ein Verbrecher hingerichtet wird. Und was machen die Frauen und nicht nur die, auch die Männer wie Petrus genauso? Sie gehen nach Hause. Sie kehren ganz schnell in ihren Alltag zurück. Petrus sagt, ich gehe fischen. Nach dem Tod Jesu und die anderen sagen, okay, wir gehen auch mit. Nichts von Furcht und Schrecken zu hören. Alltag. Im Gegenteil, der Alltag holt einen ganz schnell wieder ein. Der Tod, das Unheil, das wird ertragen, das wird erwartet. Die Auferstehung, das Heil, da rennen alle weg. Was steckt dahinter? Sicher haben die Frauen und die Jünger Jesu schon länger das Ende ihres Herrn erwartet. Wie oft werden sie, wenn er nicht dabei war, unter sich gesprochen haben, das mit Jesus wird kein gutes Ende nehmen. Warum ist das so? Das Unheil wird irgendwie immer erwartet, aber nicht das Heil. Daran hat sich in den letzten 2000 Jahren nichts geändert. Ich habe das schon oft gehört in Gesprächen mit Menschen, die einen Schicksalsschlag erlitten haben, die mir gesagt haben, wir mussten doch damit rechnen. Es scheint einfacher, an das Unheil zu glauben, als an das Heil. Die Frauen sind eben nicht vor dem Kreuz geflohen, konnten das Unheil aushalten, aber vor dem leeren Grab, vor dem Geheimnis der Auferstehung, dem Heil der Welt, da sind sie geflohen, da sind sie davongerannt. Paulus hat es in wenigen Worten weitergegeben. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift. Er ist begraben worden, er ist auferstanden am dritten Tag nach der Schrift. Das ist ganz wichtig, nach der Schrift. Für unsere Sünden gestorben, damit ist der ganze Grund unserer Erlösung gesagt, für unsere Sünden, als Sühne für das, was wir angerichtet haben, gegen Gottes Willen und Gebot, für unsere Sünden stellvertretend an unserer Stadt und dann begraben, das Grab besiegelte es, Jesus war wirklich tot. Doch am Morgen des dritten Tages war das Grab leer und deshalb schreibt Paulus auferstanden am dritten Tag. Er lebte wieder, er zeigte sich den Seinen lebendig, er zeigte sich als Sieger über den Tod und das alles nach der Schrift, also gemäß den Weisungen des Alten Testamentes. Da war es alles aufgeführt. Nach der Schrift, so wie es Gottes Wille schon von Ewigkeit her vorgesehen hatte und wie er es schon von alters her durch Propheten offenbarte, den Vätern zur Hoffnung und uns zur Gewisserung, was damals geschah, ist ganz einfach und so vielen Zeitgenossen unter uns zu einfach. Es gibt Leute, die gehen nicht mehr zur Gemeinde, weil sie immer nur dasselbe in der Predigt hören. Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden und am dritten Tag auferstanden. Oder sie gehen nur noch dort zur Kirche und zur Gemeinde, wo die Predigten eher Kommentare zu den aktuellen Ereignissen der Weltgeschichte sind. Das sind dann solche Menschen, die nicht mit dem Heil und schon gar nicht mit Jesus Christus rechnen. Immer mit dem Schlimmsten rechnen. Natürlich kann alles passieren, das weiß ich auch. Aber immer mit dem Schlimmsten rechnen, um bloß nicht enttäuscht zu werden, ein Leben lang? Nein. Vielleicht ist es wirklich einfacher, an das Unheil zu glauben, als an das Heil. Ich denke auf ganz alltäglicher Ebene auch an die Menschen, die im Grunde eine gute Arbeit machen, die eigentlich ein gutes Auftreten haben, auch Erfolg haben, dabei immer unzufrieden sind. Oder Schüler und Studenten, die nach jeder Klausur erstmal sagen, das ist alles schiefgegangen, ich glaube, ich habe das Thema verfehlt. Warum eigentlich? An das Unheil zu glauben, ist offensichtlich viel einfacher, als an das Heil zu glauben. Es ist wohl am sichersten, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Und vielleicht wird mancher von uns jetzt auch sagen, aus gutem Grund. Sieh dir doch mein Leben an, was bei mir, was bei unserer Familie passiert ist. Und hier können sicher viele von uns ihre Geschichten einer langen Krankheit erzählen oder von der Last und dem Frust der Arbeit oder von einem Streit, der bis heute geht oder eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist und können es bis heute nicht fassen. Wenn ich mir das jetzt so überlege, eigentlich ist das richtig, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen, wenn nur das eine nicht wäre, Ostern. Ostern stellt die Welt auf den Kopf, nicht laut vor großem Publikum, Anfang erst vor ein paar Frauen und Männern, aber Ostern sagt uns heute genau das Gegenteil, immer mit dem Besten rechnen. Die Frauen, die in aller Frühe am Grab waren, wollten einfach nur ihre Dienste tun, Grabpflege machen. Was sollen denn die Leute denken, wenn zu Ostern das Grab nicht in Ordnung ist? Das geht gar nicht. Lieber ein gepflegtes und kultiviertes Unheil, als ein Heil zu erwarten, das ja sowieso nicht kommt. Oder? Aber das Heil ist gekommen. Und mit ihm die größte Unordnung, die man sich Ostern vorstellen kann. Ein leeres Grab. Was für ein Bild wird das damals gewesen sein? Ein umgeworfener Grabstein, der nicht an seinem Platz ist. Der Leichnam ist verschwunden, ein Leichenhemd liegt da einfach rum und die Frauen rennen schreiend und auseinander. Das hat man nun vom Heil, ein riesiges Durcheinander. Und warum? Ostern rechnet nicht mit dem Schlimmsten, Ostern rechnet mit dem Besten. Und Ostern stellt unsere Unheilsordnung auf den Kopf. Auch wenn alles vergeblich erscheint, wenn nichts mehr geht, ja, wenn der Mensch schon längst tot ist, Ostern heißt, ich rechne mit dem Besten. Ich rechne damit, dass dieser Gott, der in Jesus Christus selber tot war, alles zum Guten führt. Wie er das macht, das weiß ich nicht. Aber selbst wenn eine Situation so voller Spott ist, voller Erniedrigung und Schmerz und Einsamkeit und Tod wie der Karfreitag, selbst wenn der Tote schon beerdigt ist, selbst wenn er schon 3 Tage im Grab gelegen hat, mit anderen Worten, wenn auch der Letzte seine Hoffnung aufgegeben hat und zugeben muss, hätte ich doch auch mit dem Schlimmsten gerechnet. Selbst dann rechnet Ostern anders. Jesus lebt. Ostern rechnet immer mit dem Besten. Und warum? Weil Gott Ostern macht. Nicht der Osterhase und die Ostereier. Ostern wird ja nicht, weil wir gute Menschen sind oder besser sind als andere, wer will das schon von sich behaupten. Ostern haben wir auch nicht verdient, weil wir doch zum Heil der Welt erheblich beigetragen hätten. Wer will das behaupten? Gott macht Ostern. Oder noch schöner gesagt, Gott schenkt Ostern. Im Grunde sind das ja ohnehin die wichtigsten Momente unseres Lebens, wo wir beschenkt werden. Niemand von uns macht Freundschaft. Ein Freund, eine Freundin ist ein Geschenk. Und so zieht sich das durch alle Lebensbereiche hindurch. Dass Menschen uns mögen, dass sie uns lieben, das machen wir nicht. Das ist immer alles Geschenk. Ostern ist ein Geschenk, denn Ostern lässt uns mit dem Besten rechnen. Und das nicht, weil wir Optimisten sind oder so erfolgreich sind, sondern weil Jesus, der tot war, lebt. Und wenn jemand grundsätzlich skeptisch ist, ein echter Pessimist, dann kann er das ruhig bleiben. Er hat ja vielleicht Gründe dafür, nur Ostern geht anders. Und der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Deshalb weg davon. Ostern nimmt auf unsere Lebenseinstellung und unsere Lebenserfahrung, unseren Charakter nämlich überhaupt keine Rücksicht. Deshalb fängt Ostern ja auch mit Schrecken an, mit dem Entsetzen und mit der Flucht. Damit beginnt Ostern. Deshalb rennen die meisten erst mal weg. Ostern ist nämlich zunächst mal ein riesengroßer Schreck, denn das ist ein völlig neues Lebensgefühl, auf einmal nicht mehr mit dem Schlimmsten zu rechnen. Das kann für manche, die es ganz anders gewohnt sind, entsetzlich sein, auf einmal mit dem Besten zu rechnen. Mach das mal, das wird dein Leben völlig verändern. Das kann einen Menschen verändern, der in einer tiefen Krise steckt. Das kann einen Kranken verändern, ja sogar einen Sterbenden, wenn er auf einmal mit dem Besten rechnet. Ich werde leben, weil du, Jesus, lebst. Und deshalb rechnen wir mit dem Besten, auch wenn es uns jetzt einen furchtbaren Schreck einjagt. Ostern ist Erschrecken ganz normal. Deshalb wollen wir festhalten an dem guten, einfachen, alten Evangelium. Wir wollen uns immer wieder nur dasselbe erinnern, weil es das Einzige ist, das uns ewiges Leben schenkt. Und ich will als Verkündiger des Evangeliums nicht klüger sein als Paulus, der einmal sagte, ich wusste bei euch nichts anderes als Jesus den Gekreuzigten. Oder an anderer Stelle, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht mich desto gewisser. Das war der erste Punkt, der war ein bisschen lang, der zweite ist etwas kürzer. Wie es überliefert wurde, ist auch ganz einfach. Es begann damit, dass der Auferstandene einer Menge Leute erschienen ist. Paulus schreibt dazu, er ist gesehen worden von Kephas, das ist der aramäische Name von Simon Petrus, danach von den Zwölfen, also von den gesamten engsten Jüngerkreis, einschließlich Petrus und einschließlich Matthias, der später offiziell die Nachfolge des abtrünnigen Judas angetreten hat. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Eine gewaltige Schar von Augenzeugen und die meisten leben noch, als Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben hat. Es ist, als wollte Paulus sagen, ihr könnt euch überzeugen, ihr könnt noch heute viele Leute aufsuchen und fragen, sag mal, wie war das damals mit der Auferstehung? Augenzeugen befragen, etwas Wunderbares. Und sie werden euch das bestätigen, dass sie den auferstandenen Jesus leibhaftig vor sich gesehen haben. Und weiter schreibt Paulus, danach ist er gesehen worden von Jakobus, das ist der leibliche Bruder Jesu, heute bekannt als Jakobus der Jüngere, danach von allen Aposteln, hier sind Apostel im weiteren Sinne gemeint, also nicht nur der Zwölferkreis, sondern alle, die Jesus damit beauftragt hat, sein Evangelium zu verbreiten. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Die Reihenfolge ist dem Paulus ganz, ganz wichtig. Paulus bezeichnet sich hier als eine Fehlgeburt, was wohl damals ein ganz herabwürdigendes Schimpfwort benutzt wurde. Paulus macht sich das aber nicht deshalb so gering, weil er den Auferstandenen erst nach der Himmelfahrt in einer Vision gesehen hatte, sondern weil er ursprünglich eben ein Christenverfolger war, wie er dann gleich anschließend weiterschreibt. Ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade ist er ein Apostel geworden, der nachträglich von Christus persönlich offenbart bekam, was der Grund des Glaubens und aller Seligkeit ist. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er ist begraben und am dritten Tage wieder auferstanden. Ja, und Gottes Gnade ist es auch, dass wir das Zeugnis des Paulus und der anderen Apostel hier vor uns haben, heute an diesem Osterfest aufgeschlagen vor uns in der Bibel. Gottes Gnade ist es, dass die Osterbotschaft nicht im Nebel der Geschichte verschwunden ist. Es gibt ja nur ganz, ganz wenig, was über so viele Jahrtausende immer noch aktuell ist. Und was über Jahrtausende immer wieder bekämpft wird, auf grausamste Weise, aber immer noch lebt. Gottes Geist ist es, der für die Zuverlässigkeit dieses Zeugnisses garantiert. Es ist ein Gräuel, wenn heute an vielen Orten genau das in Zweifel gezogen wird und damit die Osterbotschaft selbst. Da suchen Theologen in den Quellen der Bibel händeringend nach einem sogenannten historischen Jesus und stellen dunkle Vermutungen über ihn an. Aber seinen Aposteln und ihrer klaren Botschaft in der Bibel stehen sie nur noch kritisch gegenüber. Oder da meinen viele, die Bibel sei unklar und offen für alle Deutungen. Ihr lieben Geschwister, das Problem der vielen Deutungen steckt nicht in der Bibel, sondern das Problem steckt in den Köpfen der vielen Ausleger. Die Osterbotschaft ist klar und deutlich überliefert und das ist ganz einfach. Und der dritte Punkt, auch was die Osterbotschaft für uns heute bedeutet, ist ganz einfach. Sie bedeutet zunächst, Jesus ist auch heute noch lebendig. Wir haben einen lebendigen Herrn. Wir glauben nicht nur, dass es Jesus gegeben hat, sondern dass es ihn auch heute noch gibt und es ihn auch noch in alle Ewigkeit gibt. Auch das bezeugt die Bibel. Und wir glauben noch viel mehr. Wir setzen unser Vertrauen darauf, dass er bei uns ist, bei einem jeden Christen und mitten in dieser unserer christlichen Gemeinde, auch hier in Schneverdingen. Er feiert jetzt mit uns Ostern. Es ist sein Gottesdienst, zu dem er dich eingeladen hat. Er ist hier und beschenkt uns mit dem Segen, der aus seinem Tod und aus seiner Auferstehung kommt. Dass er damals für unsere Sünden gestorben ist, heißt, dass wir heute von ihm Vergebung der Sünden empfangen, wenn wir sie bereuen, wenn wir Buße tun und seine Gnade im Glauben annehmen. Jesus lebt, ganz einfach. Wir können mit ihm rechnen und mit ihm reden. Erinnern wir uns immer wieder daran. Wie schwer machen wir es uns oft im Leben, wie viele Sorgen machen wir uns, weil wir nicht ernsthaft damit rechnen, dass unser Herr mit uns lebt und alles gut machen wird, wenn wir ihn darum bitten. Wie anders würde auch unsere Gemeindeleben aussehen, wenn das alles immer ganz groß vor Augen stünde, Jesus ist da und lebt. Wie Paulus damals die Korinther erinnert, hat an die Bedeutung der Osterbotschaft für sie, so wollen wir uns auch heute daran erinnern lassen. Ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Ja, davon will auch ich ausgehen, dass ihr es angenommen habt und fest darin steht, das heißt im festen Glauben seid. Weiter mit Paulus, durch das ihr auch selig werdet, durch das ihr jetzt schon Frieden mit Gott habt und Gemeinschaft mit dem lebendigen Jesus, durch das ihr einst auch zum ewigen Leben in den Himmel eingehen werdet, nach der Auferstehung der Toten, dorthin, wo uns der lebendige Jesus letztlich nur vorausgegangen ist. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Ja, festhalten wollen wir es heute, das gute alte Evangelium, das so einfach ist. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift, begraben worden und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift. Ostern ist, und das lasst uns einfach glauben, einfach bekennen, einfach daran festhalten, damit wir selig werden. Jesus lebt. Frohe Ostern. Ich bete mit uns. Unser Gott Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns diese Tatsache ganz tief in unser Herz eingräbst. Und dass wir unser Leben nach diesem ganz fröhlichen Punkt immer wieder neu ausrichten. Du lebst in jedem Einzelnen von uns. Du lebst in jedem Einzelnen durch uns. Und du möchtest durch uns, Herr, dass diese deine Gemeinde dieses Zeugnis weiterhin verbreitet an die vielen Menschen, die das aufgrund welcher komplizierten Dinge auch immer so schwer nur annehmen können. Ich bitte dich, Herr, dass diese einfache Botschaft immer wieder einfach weitergegeben wird. Amen.